Wir starten mit der kleinen Suite nach alter Art von Joseph Suder. 6 Sätze mit Willy Mattes am Pult im März 1975. Thank you. Kleine Suite nach alter Art, komponiert von Josef Suder und hier gespielt im März 1975 vom Münchner Rundfunkorchester unter Willy Mattes. Das Orchester hören wir jetzt mit Musik von Hans-Melchior Bruck und zwar mit seinem Klavierkonzert in Este Opus 50. Solistin unserer Aufnahme vom Juni 1992, die Pianistin Hildegard Stender, am Pult Dieter Rosberg. Thank you. Hildegard Stender und das Münchner Rundfunkorchester unter Dieter Rossberg im Juni 1992 mit dem Klavierkonzert Esto Opus 50 von Hans Melchior Burg. Concerto Bavarese auf Bayern 2, heute mit Aufnahmen des Münchner Rundfunkorchesters. Die nächste Einspielung entstand im Dezember 1971 mit dem japanischen Konzert für Gitarre und Orchester von Bernd Scholz. Solist ist Siegfried Behrendt. Es dirigiert Kurt Krämer. Thank you. Thank you.

Das japanische Konzert für Gitarre und Orchester von Bernd Scholz, hier gespielt im Dezember 1971 von Siegfried Behrendt als Solist und mit Kurt Krämer am Pult des Münchner Rundfunkorchesters, das wir jetzt in einer Aufnahme hören, die 4 Jahre später entstand, mit Kurt Kraunke am Pult und seiner eigenen Komposition Vals Anastasia. Musik von und mit Kurt Kraunke, das war Vals Anastasia aus seiner Feder und er leitete das Münchner Rundfunkorchester im Juli 1975. Eine weitere Aufnahme mit unserem Rundfunkorchester haben wir für Sie im heutigen Concerto Bavarese und damit Beethoven inspirierte Musik von Herbert Blendinger, seine Symphonie Concertante Opus 52 für Blechbläserquintett und Streichorchester. Hören Sie Munich Brass und, wie gesagt, das Münchner Rundfunkorchester, dirigiert von Jan Stühlen. Musik

Thank you. Munich Brass und das Münchner Rundfunkorchester unter Jans Dühlen im Januar 1991. Das war Herbert Blendingers Konzertante Symphonie Opus 52, inspiriert von Beethoven-Motiven.